Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 15. August bis September 1792. Die frohe Botschaft lautet, dass Danton Justizminister und Großsiegelbewahrer ist. Und Fabre und ich sind seine Staatssekretäre. Und wir übersiedeln an die Place Vendôme. Wir werden in einem Palast wohnen. Paris, Palais de Justice. Im Arbeitszimmer des Justizministers Georges-Jacques Danton. Wenn es fehlgeschlagen wäre, hätte man mich als Verbrecher behandelt. 12 Stunden ist es her, dass Camille und Fabre ihn mit der Aufforderung geweckt haben, sich an die Spitze der Nation zu stellen. Er gebietet über Frankreich. Ich hoffe, ich kann auf Ihre Hilfe zählen, Max. Selbstverständlich, Georges-Jacques. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Dann übernehmen Sie einen Posten im Ministerium? Es tut mir leid, aber das geht nicht. Was soll das heißen, es geht nicht? Ich brauche Sie. Falls Sie jemanden suchen, der den Verwaltungsdienst leitet, da wäre François Robert ein sehr guter Griff. Ja, unbedingt. Bin ich entschuldigt? Ihr erstes Problem ist die Familie Capet. Wo wollen Sie sie unterbringen? Es gibt den Vorschlag, sie im Palast des Justizministers unter Bewachung zu stellen. Ach ja, damit ich die Staatsgeschäfte von einem Dachstübchen oder vielleicht der Besenkammer austätigen kann. Ich habe ja gesagt, dass Sie nicht begeistert sein werden. Warum sperrt man Sie nicht im Temple ein? Ja, so sieht die Kommune das auch. Ist ein bisschen hart für die Kinder nach allem, was sie bisher gewohnt waren. Aber es soll ihnen ja leidlich bequem gemacht werden, wie ich das höre. Sie sollen im Garten herumlaufen dürfen. Vielleicht hätten die Kinder auch gern einen kleinen Hund, den sie spazieren führen können. Ja, aber woher zum Teufel soll ich das wissen? Außerdem gibt es Dringlicheres zu bedenken als die KPs. Wir müssen die Stadt in den Kriegszustand versetzen. Wir brauchen Durchsuchungsrechte, Requirierungsrechte. Wir müssen sämtliche Royalisten ausheben, die noch bewaffnet sind. Die Gefängnisse sind jetzt schon voll. Ja, das lässt sich nicht vermeiden. Unsere Gegner von letzter Woche, die klassifizieren wir doch wohl als Kriminelle, oder? Ja. Und wenn sie angeklagt werden, müssen wir ihnen einen Prozess zugestehen, was insofern nicht ganz leicht sein dürfte, als ich mir nicht sicher bin, was ihr Verbrechen sein soll. Ihr Verbrechen ist es, nicht mit der Zeit gegangen zu sein. Ich bin für ein eigenes Tribunal. Stehen Sie als Richter zur Verfügung? Wir müssen vorausdenken, Danton, zu den Neuwahlen. Unter den gegebenen Umständen sehe ich keinen Weg, Brissots Leute aus der Regierung rauszuhalten. Ach, Sie meinen, dass wir nicht mit Ihnen zusammenarbeiten können? Brissot und seine Leute sind für die Provinzen. Und sie sind gegen Paris. Sie sind Föderalisten. Sie wollen die Nation aufsplittern. Wenn das passiert, wenn sie ihr Ziel erreichen, welche Chance hat dann das französische Volk gegen das übrige Europa? Ja, gar keine. Ihre Politik zielt somit auf die Zerstörung der Nation ab. Wir sind Verräter. Sie tragen zur Stärkung des Feindes bei. Und vielleicht, wer weiß das schon, steckt der Feind sogar selbst dahinter. Robespierre, wenn ich glauben soll, dass Pétion oder Brissot oder Vergniaud die Handlanger der Österreicher sind, dann müssen Sie mir dafür Beweise bringen, rechtskräftige Beweise. Und selbst dann werde ich dir nicht glauben. Ich werde mein Bestes tun. Was wird mit Orléans, dem Herzog? Ich finde, wir sollten die Pariser dazu ermuntern, ihn in die neue Versammlung zu wählen. Den Nationalkonvent. Ja, natürlich. Gut, wenn es sein muss. Und dann wäre da noch Marat. Er ist jemand, mit dem wir uns arrangieren müssen. Er hat eine große Anhängerschaft im Volk. Aber im Nationalkonvent, die Leute werden einwenden, dass Marat zu radikal ist. Camille auch. Aber wir brauchen sie. Radikal? Die Zeiten sind radikal. Armeen sind radikal. Wir stehen an einem Wendepunkt. Da stimme ich Ihnen zu, aber Gott ist für uns. Den Trost kann uns keiner nehmen. Leider hat uns Gott nicht mit Piken ausgerüstet. Ich habe diesen Krieg nicht gewollt. Aber dummerweise haben wir ihn nun mal. Und ihn jemand anderem in die Schuhe zu schieben, hilft uns nicht weiter. Danton, darf ich Ihnen einen Rat geben? Das kann kein Rat sein, den ich gerne hören werde. Sie sind Revolutionär. Die Revolution hat Sie gemacht. Und in einer Revolution greifen die alten Grundsätze nicht. In Zeiten von Stabilität und Frieden, da mag der Staat es sich leisten können, seine Feinde einfach zu ignorieren. Aber in Zeiten wie diesen müssen wir sie klar benennen und ihnen Kontra bieten. Wie ihnen Kontra bieten? Indem wir mit ihnen diskutieren? Sie bekehren, sie töten? Aber vom Töten willst du ja nichts wissen, Max. Hören Sie. Robespierre bringt aus einer seiner Taschen sein kleines Exemplar des Gesellschaftsvertrags zum Vorschein. Hören Sie sich das mal an. Ist dagegen die Gefahr derart, dass die Gesetzmaschine ein Hindernis sein würde, sich vor ihr zu schützen, dann ernennt man ein höchstes Oberhaupt, das allen Gesetzen Schweigen gebietet. Ich fürchte, das beeindruckt mich noch nicht sonderlich, nur weil Sie es aus einem Buch vorlesen. Selbst wenn das Buch von Rousseau ist, Diktatoren werden im Allgemeinen umgebracht letzten Endes. Aber wenn Sie vorher Ihr Land gerettet hätten? Es ist gut, dass ein Mensch stürbe für das Volk. Vergessen Sie es. Ich habe keinerlei Verlangen danach, zum Märtyrer zu werden. Sie? Ach, das ist ohnehin alles hypothetisch. Aber Sie und ich, Danton, Sie und ich sind sehr verschieden. Das Leben verändert sich. Alles, was man missbilligt, heißt ab jetzt aristokratisch. Alle Menschen sind nun einfache Bürger und Bürgerinnen. Sans-Culotten, so nennen sich die Arbeiter, weil sie lange Hosen statt Kniehosen tragen. Dazu eine Kattunweste mit breiten blau-weiß-roten Streifen und eine hüftlange Jacke aus grober Wolle, die sogenannte Carmagnole. Auf dem Sans-Culottenkopf sitzt die rote Mütze, die Mütze der Freiheit. Die Place Vendôme heißt jetzt Place des Piques und die Place Louis XV heißt ab jetzt Place de la Révolution. Aus Notre-Dame wird der Tempel der Vernunft. Ehescheidungen werden leicht gemacht. Aus der Sektion Luxembourg wird die Sektion Mucius Scaevola werden. Römer sind groß in Mode, ebenso die Spartaner. Reitstiefel werden zu allen Anlässen getragen, selbst zu Harfenkonzerten. Es ist wichtig, dass man immer und überall so aussieht, als wollte man nach dem Essen noch rasch gegen eine preußische Kolonne zu Felde ziehen. Es wird wirtschaftliche Reglementierungen geben, von der Regierung verordnete Höchstpreise. Es wird Kaffeerevolten und Zuckerrevolten geben. Im einen Monat wird das Feuerholz ausgehen, im nächsten Seife oder Kerzen. Der Schwarzmarkt wird ein florierendes, aber verzweifeltes Geschäft sein, denn auf Horten und illegalen Handel steht die Todesstrafe. Die Reichen, die neuen Reichen heißt das, leben so gut wie nur irgendeiner unter dem alten Regime. Ich verstehe nicht, wieso alle immer jammern, dass sich heutzutage kein Geld verdienen lässt. Ich habe keinerlei Schwierigkeiten. Auch der Kalender wird revolutioniert. Der Januar wird abgeschafft. Ade, aristokratischer Juni. Die Leute werden einander fragen: Was haben wir heute nach richtiger Zeit? Dantons erste Amtshandlung als Justizminister ist es, seine Ministerialbeamten zusammenzurufen. Meine Herren, seien Sie klug. Begeben Sie sich in den vorzeitigen Ruhestand. Paris, Wohnung Danton, Ecke Cour de Commerce, Rue de Cordelier. Ich werde Sie schrecklich vermissen. Darf ich Sie an der Place Vendôme besuchen kommen? An der Place de Pique, Louise. Das heißt jetzt Place de Pique. Ja, komm mich unbedingt besuchen. Aber wir sind sowieso bald wieder hier, weil Georges ja nur jetzt während des Notstands die Amtsgeschäfte führt und sobald der Notstand beendet ist. Sie sollten keine Angst haben. In Ihren Augen sollte zu lesen stehen, ich weiß, solange mein Mann in der Stadt ist, kann der Feind uns nichts anhaben. Ach, Louise, du bist so mutig. Als die Nachricht von dem Staatsstreich am 10. August Lafayettes militärisches Hauptquartier erreicht, versucht der General, sein Heer dazu zu bewegen, nach Paris zu marschieren und die Interimsregierung zu stürzen. Nur eine Handvoll Offiziere sichern ihm ihre Unterstützung zu. Am 19. August überquert er nahe Sedan die Grenze und wird von den Österreichern gefangen genommen. 11. August. Die gesetzgebende Versammlung verabschiedet ein allgemeines Wahlrecht, von dem nur Dienstboten als abhängige Personen ausgeschlossen sind. Ein Exekutivrat wird gewählt, in dem Georges-Jacques Danton für die Justiz und Jean-Marie Roland für Inneres zuständig sind. Die königstreuen Zeitungen werden verboten. Im Justizministerium frühstückt man gemeinsam, um die Aufgaben des Tages zu planen. Ah, Lucille trägt heute Morgen grau. Taubengrau. Aufstacheln puritanisch. Ich stelle mir gerade vor, wie ich mich hinüberbeuge und sie wild auf den Mund küsse. Ach, Lucille isst gar nichts. Sie versucht, sich zu den mageren Formen vor der Schwangerschaft zurückzuhungern. Schwind es dahin, Mädchen. Sie will wie ihr Mann aussehen. Sie gibt es nicht zu, aber das ist ganz eindeutig das Ziel der Übung. Camille nippt an einem Tässchen mit schwarzem Kaffee und öffnet mit einem Messer die Ministeriumspost. Wo stecken eigentlich François und Louise? Sind wohl noch beschäftigt. Es ist sonderbar, diese beiden. Immer Seite an Seite aufwachen und immer im selben Bett, in dem sie sich schlafen gelegt haben. Genug! Wir werden eine Regel einführen. Kein schlüpfriges Gerede vor dem Frühstück. Hier ist nichts. Nichts aus Gies. Vielleicht sind Sie zu überwältigt von der neuen Adresse. Ich nehme an, mein Vater glaubt mir schlicht und einfach nicht. Ja, aber das hier könnte euch interessieren. Ein Brief von meinem lieben Vetter Fouquier Tonville. Ach, das ist Süßholzgeraspel. Duckmäuserei. Schleim. Ja, liebster, süßester Camille. Schleim. Die Wahl der patriotischen Minister. Dem Namen nach kenne ich sie alle, wenngleich ich auch nicht das Glück habe, Ihnen bekannt zu sein. Der ist mir bekannt. Nützlicher Bursche, tut, was man ihm sagt. Warte, hier. Wage ich zu hoffen, dass du deinen Einfluss beim Justizminister geltend machen wirst, um mir zu einem Posten zu verhelfen. Wie du weißt, bin ich mit einer großen Familie gesegnet und nicht sehr bemittelt. Bitte, Monsieur le Ministre, hier, ich mache meinen Einfluss zugunsten meines ergebensten und gehorsamsten Dieners Antoine Fouquier-Tonville geltend. Er wird in der Familie als ein sehr brauchbarer Anwalt gehandelt. Maître Desmoulins, Ihr Vetter könnte uns bei dem Sondertribunal nützlich sein. Ich nehme Ihren Antrag hiermit feierlich an. Ich meine, bei dem Sondertribunal, das wir für die Verlierer einrichten. Nein, lass mir das ruhig da. Ich finde schon was für ihn. Und du, Gabriel? Was hast du heute vor, mein Liebling? Ich vermisse meine Wohnung. Gib doch mal ein bisschen Geld aus. Lenk dich ab. Bestell dir ein paar hübsche Kleider oder was ihr Frauen sonst so macht. Ich bin im vierten Monat. Ich brauche keine hübschen Kleider. Jetzt quäl sie doch nicht, Georges. Und dich als Beschützerin brauche ich auch nicht, du kleine Schlampe. Im Tuileriengarten trifft der Bürgerjustizminister Danton den Bürgerinnenminister Roland. Sie flanieren unter den Bäumen. Die Truppen der Österreicher und Preußen stehen auf französischem Boden. Vielleicht wird es Zeit, hier die Zelte abzubauen. Gehen Sie, Roland, laufen Sie davon. Ich gehe nirgendwo hin, Roland. Ich bleibe hier und regiere. Der Fall von Paris, den wird es nicht geben. Eher brennen wir es nieder. Um die Stadtmauern werden Gräben ausgehoben. Während der ersten Regierungswochen kommt häufig Dr. Marat. Er lehnt es ab, für diesen Anlass zu baden und erscheint grundsätzlich unangemeldet. Oh, wie ist gefallen? Als nächstes kommt Verdun an die Reihe. Es dauert keine Woche mehr. Ich kriege Beklemmungen hier drin. Ich wünschte, ich würde wieder eine Zeitung rausbringen. Sie und ich, mein Lieber, werden im Zweifel erschossen. Der Gedanke ist mir auch schon gekommen. Der Feind droht damit, die Stadt zu verwüsten. Können Sie sich die Rache vorstellen, die die Royalisten nehmen werden? Lieber nicht. Sie werden zurückkommen. Louis und Marie Antoinette mit ihrem ganzen Hofstaat. Und die Priester. Es wird ein Schlachthaus sein. Oh, die ganze Nation wird zum Schlachthaus. Mir geht es um diese Stadt hier, um die Verräter im Innern. Die Aufwiegler, die Royalisten, von denen unsere Gefängnisse wimmeln. Diese Gefängnisse sind nicht sicher. Das wissen Sie so gut wie ich. Wir haben die Leute in Klöstern eingesperrt, in Hospitälern. Wir haben nicht genug Platz für sie. Es gibt keine Sicherheit vor ihnen. Es ist zu dumm, dass wir die Bastille abgerissen haben. Und wenn sie ausbrechen? Während unsere Truppen in die Schlacht ziehen und die Stadt Obhut von Frauen, Kindern und Politikern zurücklassen. Strömt der Adel aus den Gefängnissen, greift aus seiner versteckten Waffenlager zu. Waffenlager? Jetzt reden Sie mal keinen Unsinn. Was meinen Sie, wozu die Kommune ihre Hausdurchsuchungen gemacht hat? Und können Sie mir dafür einstehen, dass nichts übersehen worden ist? Was erwarten Sie denn von uns? Dass wir in die Gefängnisse gehen und Sie alle umbringen? Oh, endlich. Ich dachte schon, wir kommen nie ans Ziel. Kaltblütig. Ganz wie Sie wollen. Und Sie nehmen die Sache in die Hand. Ja, Mara? Oh, nein. Es würde ganz spontan passieren. Wenn das Volk in solcher Todesangst ist, so verzehrt von Hass auf seine Feinde. Ach, nun kommen Sie schon, Demola. Wir wissen beide, wie man so etwas einfädelt. Es ist Mord. Ganz gleich, wie Sie es betrachten. Ach, nehmen Sie die Hände vom Gesicht, Heuchler. Was soll das denn 89 gewesen sein? Mord hat sie groß gemacht. Mord hat sie von der Straße weggeholt und... Oh, sie dahin gebracht, wo sie heute sitzen. Mord. Was ist das schon? Ein Wort. Ich werde Danton Ihren Vorschlag übermitteln. Tun Sie das. Johann Wolfgang von Goethe, 2. September 1792, in Begleitung des Herzogs von Weimar beim Feldzug des Herzogs von Braunschweig gegen Frankreich. Gegen Mittag wurde die Stadt Verdun zum zweiten Mal aufgefordert und erbat sich 24 Stunden Bedenkzeit. Am anderen Morgen ergab sich die Stadt und ward in Besitz genommen. Sogleich aber sollte uns ein republikanischer Charakterzug begegnen, der Kommandant Beaurepaire. Bedrängt von der bedrängten Bürgerschaft, die bei fortdauerndem Bombardement ihre ganze Stadt verbrannt und zerstört sah, konnte die Übergabe nicht länger verweigern. Als er aber auf dem Rathaus in voller Sitzung seine Zustimmung gegeben hatte, zog er eine Pistole hervor und erschoss sich, um abermals ein Beispiel höchster patriotischer Aufopferung darzustellen. Verdun ist gefallen. Wenn es dem Feind jetzt beliebt, auf Paris zu marschieren, kann er in 2 Tagen hier sein. Ja, ich habe mich geweigert, als Richter in Dantons Sondertribunal zu sitzen, ja. Sind Sie immer noch gegen die Todesstrafe, mein Freund? Und doch ist Danton selbst bisher gnädig gewesen. Bürger Sanson hat sehr wenig zu tun. Die neue Enthauptungsmaschine hat ein Offizier der Nationalgarde hingerichtet und ebenso den Sekretär des Königs. Aber das Todesurteil gegen einen adligen Journalisten ist bis zum heutigen Tag unvollstreckt. Camille hat seine Hände auf Dantons müde Schultern gelegt und schmeichelnd gesagt, dass es Unglück bringt, Journalisten hinzurichten. Ja, wie du willst. Wir verlieren den Mann irgendwo im System. Mach, was du für richtig hältst. Meine Paraffe hast du ja. Mit anderen Worten, es herrscht Willkür. Dennoch würde es mich anwidern, Danton nach Köpfen schreien zu hören, wie es dieser Teufel Marat tut. Brissot, Vergniaud, Buzot, Roland. Roland und immer wieder Brissot. In meinen Träumen lauern sie lachend darauf, mich in ihren Netzen zu fangen. Das sind die Verschwörer. Warum, da ich doch ein vernünftiger Mann bin, mein Gott, warum fürchte ich eine Verschwörung, wenn niemand sonst es tut? Ich fürchte nur, was mich die Vergangenheit zu fürchten gelehrt hat. Und diese Verschwörer im eigenen Körper. Das flatternde Herz, der schmerzende Kopf, der träge Darm, die Augen, die helles Sonnenlicht mit jedem Tag immer schlechter vertragen. Hinter all dem steckt der große Meister, der verborgene Fädenzieher im Innern. Was will denn dieser innere Intrigant erreichen? Was denn? Dass ich mehr Freunde finde oder beliebter werde? Die Leute sagen doch, habt ihr die getönten Gläser gesehen, hinter denen Robespierre sich neuerdings versteckt? Finster sieht er damit aus. Danton trägt einen scharlachroten Mantel. Er steht vor der Versammlung. Die Zuhörer jubeln, einzelne schluchzen auch. Der Lärm von der Galerie ist bis über den Fluss zu hören. Die Donnerstimme gehorcht ihm mühelos. Er atmet, wie Fabre es ihm beigebracht hat. Zwei Gedankenstränge laufen in seinem Kopf parallel. Pläne, die geschmiedet, Armeen, die in Stellung gebracht, diplomatische Manöver, die eingeleitet sein wollen. 2 Wochen halten meine Generäle durch und danach, sagt er sich stumm, danach mache ich etwas völlig anderes. Danach verkaufe ich ihnen die Königin, wenn sie sie nehmen, oder meine Mutter, oder ich kapituliere, oder ich schneide mir die Kehle durch. Sie zu besiegen, brauchen wir Mut, meine Herren. Mut! Und nochmals Mut, dann ist Frankreich gerettet. Mit Willkür hat es nichts zu tun. Marats Gesicht im Flackerschein der Kerzen schimmert bleich wie das eines Ertrunkenen. Ein Dutzend Männer sind im Raum versammelt. Unter ihnen Camille Desmoulins, Fabre de Glantin, René Hébert und Collot d'Herbois. Ja, sehr gut. Sie haben sich nicht mit Namen begrüßt und vermeiden es, einander anzusehen. Da könnt ihr doch genauso gut hineingehen und die Leute gleich wahllos abschlachten. Darauf wird es am Ende ohnehin hinauslaufen. In der Tischmitte liegt wie eine Trophäe die Paraffe des Justizministers. Mehr ist nicht nötig, um einen Mann oder eine Frau aus dem Gefängnis zu entlassen. Zu unseren Listen. Die Listen sind lang. In den Gefängnissen sitzen an die 2000 Menschen. Genaue Zahlen sind schwer zu ermitteln. Die Dunkelziffer ist hoch. Freispruch. Alle, die von den Listen gestrichen werden, kommen noch heute Nacht auf freien Fuß. Die anderen müssen auf die Barmherzigkeit ihrer spontan ernannten Richter hoffen. Doktor, hat mir noch eine eigene Liste von Gefangenen mitgegeben, die freikommen sollen. Ich will sie sehen. Nein. Weil du sie manipuliert hast, Fabre. Das muss ich mir von einem, der den Freispruch eines alten Advokaten durchgesetzt hat, weil er in den frühen 80ern zu seinen Liebhabern zählte, nicht sagen. Immer noch besser als den Leuten für dicke Bestechungssummen das Leben retten. Faszinierend, können wir weitermachen. Und wer erledigt die Schmutzarbeit? Wir haben ein paar Metzger gegen Lohn verpflichtet. Das ist vernünftig und human. Dummerweise mischen sich, als die Nachricht von einer Aristokratenverschwörung die Runde macht, auch begeisterte Amateure unter die Metzger. Wir werden ab jetzt keine Sekunde mehr frei von Schuld leben können. Nie mehr den Ruf wieder erlangen, den wir einmal besaßen. Und doch haben wir das, was hier passiert ist, auch nicht im Ansatz geplant oder gewollt. Wir haben einfach nur den Blick abgewendet. Wir haben unsere Hände in Unschuld gewaschen, während Menschen von Helden zu Ungeheuern wurden, zu Wilden, zu Kannibalen. Eine Gruppe von Sans-Culotten, bewaffnet und rot bemützt, sitzt hinter dem größten Tisch, der sich auftreiben lässt. Vor dem Tisch steht der Verdächtige. Draußen im Hof warten derweil die Henker mit Entermessern, Beilen, Piken. Ein aufgebrachter Schlachter kommt vor das Tribunal gestampft. Ihr braucht gefälligst eure Köpfe. Gebt uns eine Chance, wir kommen nicht hinterher. Also werden die Gefangenen leichthin von den Richtern fortgeschickt. Geh schon, du bist frei. Aber hinter der Tür wartet der Henker und fällt sie mit sicherer Hand. Ihr letzter Gedanke ist Freiheit. Die Gefangenen werden niedergemetzelt. Prudhomme, ein junger Journalist, der 91 von einer Horde Nationalgardisten mit Camille verwechselt und fast umgebracht worden wäre, redet beschwörend auf Danton und Camille ein, die aus einer Sitzung kommen. Was dauert denn da so lange, verdammt? In der Force wird die Prinzessin von Lamballe ermordet, möglicherweise auch vergewaltigt. Danach zieht die Meute im Triumphzug zum Temple, wo die Familie Capet eingesperrt ist. Dort spießt man den Kopf der Prinzessin Lamballe auf eine Pike und lässt ihn vor den hohen Fenstern im Wind schwanken. Wenn Robespierre das Wort ergreift, legen die Mitglieder des kommunalen Wachkomitees ihre Federn nieder und sehen ihn an. Er erwartet Aufmerksamkeit von ihnen, also bekommt er sie auch. Es gibt ein Komplott. Den Herzog von Braunschweig auf Frankreichs Thron zu heben. So unglaublich dies auch scheinen mag, die Anführer der Koalition verfolgen solche Pläne und Franzosen unterstützen sie. Ich nenne an erster Stelle die Namen Jacques-Pierre Brissot und Jean-Marie Roland. Die Mitglieder des Ausschusses verfügen die sofortige Verhaftung von Brissot und Roland. Robespierre geht nach Hause. Wer hat diese Haftbefehle veranlasst? Paris, Palais de Justice. Robespierre. Roland und Brissot werden im Falle einer Verhaftung die Nacht nicht überleben. Louvet, Manon Rolands hübscher, zarter Literatenfreund, berührt ihn am Ellbogen. Laufen Sie, Mann, verstecken Sie sich irgendwo. Danton faltet die Haftbefehle und steckt sie in die Innentasche seines Mantels. So. Jetzt muss der Kleine mich schon niederschlagen, wenn er sie zurückhaben will. Dann ist also ein neuer Krieg ausgebrochen. Entweder wir bringen Robespierre um, oder er uns. Erwarten Sie nicht, dass ich Ihren Kopf rette. Paris, Hotel de Ville. Robespierre hat Sie veranlasst? Pétion nimmt die Haftbefehle und lässt sie, genau wie Danton, sofort wieder fallen. Danton, ist es ihm klar, dass das Ihr Tod wäre? Natürlich ist es ihm klar. Morgen gäbe es keine Regierung mehr. Gott allein weiß, was er damit bezweckt. Hat er den Verstand verloren? Oder ist das ein kalkulierter Schachzug? Was heißen würde, dass er für sich irgendeine Art von Machtposition im Auge hat? Ob Robespierre wohl auch meinen Kopf will? Danton zuckt die Achseln. Manon sagt heute Morgen erst Robespierre und Danton schwingt die große Axt über uns ein. Ich schwinge keine Axt. Aber eine Axt gibt es und ich denke nicht daran, den Kopf darunter zu legen. Er wird erfahren, wer ihm das Handwerk gelegt hat. Er ist kein Diktator. Vielleicht ist er Ihnen ja sogar dankbar, oder? Weil Sie ihn vor den Folgen einer unüberlegten Handlung bewahrt haben. Vor einer Handlung im Affekt. Affekt? Der kennt keinen Affekt. Ich habe gefragt, ob er den Verstand verloren hat. Aber das war Unsinn. Man könnte ihn 50 Jahre in ein Verlies einsperren, ohne dass ihn das um den Verstand bringt. Er hat alles, was er braucht, im Kopf. Ich sage Ihnen, er überlebt uns beide. Als Danton in seine Wohnung zurückkommt, ein Hühner in Scharlachrot, empfängt ihn Gabrielle mit überkreuzten Händen vor ihrem Bauch, wie um das Kind darin vor ihm zu verstecken. Wenn du wüsstest, wie vielen Menschen ich das Leben gerettet habe. Bleib mir vom Leib! Ich mag gar nicht in einem Zimmer mit dir sein. Er stampft hinüber zu den Desmoulins. Dort ist nur Lucille, die still mit der Katze auf dem Schoß in einem Sessel sitzt. Ach, Lucille. Jean-Jacques. Lucille, geh mit mir ins Bett. Ich hätte Angst vor dir, Jean. Lucille, ich flehe dich an. Ich brauche dich. Nein. Ich glaube, es ist dir ganz recht, wenn alles beim Alten bleibt. Nein, nein. Oh, doch, du bittest höflich. Ich sage nein. Aber... Das hat sich doch bewährt. Lolotte. Ja. Aber das kann doch nicht so weitergehen. Ich bin nicht Ferrand. Ich bin nicht Dion. Ich bin keiner von diesen Männern, mit denen man einfach nur flirtet. Ich erlaube nicht, dass du dich auf meine Kosten amüsierst. Also? Ich lasse mich nicht abspeisen, das weißt du. Georges? Drohst du mir? Ich glaube schon. Doch, sieht ganz so aus. Ach, verflixt Mädel, das ist doch alles grotesk. Tief drin will sie mich, das Miststück. Zumindest lenkt es ihn ab. Gut, ich gehe. 1400 Menschen sind tot. Verglichen mit einem durchschnittlichen Schlachtfeld ist das ein Pappenstiel. Aber schon ein einziges Leben bedeutet seinem Besitzer alles. Mehr als ein Leben haben wir nicht.